ein Monster im ewigen Wald, wo in Finsternis und brauste, starr wie ein Tier im Wurzelwerk verkrallt, starrte hoch in die Wipfel, wo über den Wald Sturm seit Tagen über alles sauste. Wir tragen dich heim mit dem Wind, schworen die schauernden Freunde. Was tu ich, wo alle gestorben sind? Hab ich Erde noch Geld, noch Liebste, noch Kind? Aber das war's nicht, warum er so schrie. Lauter als Funk, der tief in den Kopf schlug. Über allem Sturm, lauter als ein Vieh. Gott weiß, warum er so grauenhaft schrie, dass er seinen Freunden brauste. Und jetzt bist du und wild wie ein Tier. Weiter bist du, weg du, Lumpenhaufen, Schale fließt du weg in edler Gier. Teufel alle Sünde. Trotz Hunger und Geschwür lieben will ich eure Sonne schnaufen. Kein Freund verstand, dies im Wurzelwerk verderbe. Grausen liegt in Sonn und Wind das Land, und ich muss tief unten sterben. Zitternd vor Ekel und Hass in des Baumes.